doch die Staatsstellung ein, meine Herren Minister. Achtung! Herr Außenminister, gestatten. Ich muss Sie in meiner Eigenschaft als Zeremonienmeister darauf aufmerksam machen, dass Sie nicht ganz ausgerichtet sind. Schauen Sie doch bitte nach links. Entschuldigung. Herr Postminister, Ihr rechter Fuß ist 2 Zentimeter zu weit vorne. Bitte zurück. Jawohl. Achtung, seine Exzellenz naht. Ich melde seine Exzellenz Präsident Hans der Erste. Achtung, Kopf rechts gedreht. Ich danke Ihnen, meine Herren. Setzen. Die heutige Sitzung des Kabinetts ist eröffnet. Ich räuspere mich, meine Herren. Sie wissen, was das bedeutet, wenn ich mich räuspere. Sie erinnern sich noch an das letzte Mal, Herr Außenminister. Jawohl, bei der Unterzeichnung des Friedensvertrages. Ich musste Sie damals immer ansehen, weil mich Ihr Räusper nervös machte, Exzellenz, um die Wahrheit zu sagen. Ganz richtig. Bei der Unterzeichnung des Friedensvertrages vor x zig Jahren. Das heißt, eigentlich war es kein Friedensvertrag, es war ein Zwangsvertrag. Die anderen mussten, wir haben diktiert. Klatschen Sie nicht, meine Herren. Die Geschichte hat bewiesen, dass Beifall eines der trügerischsten Mittel der Sympathiekundgebung ist. Ich meine, soweit es sich um unsere Personen handelt. Was ich sagen wollte, ich habe Sie heute zu dieser Sondersitzung einberufen, weil mich beunruhigende Ahnungen befallen haben. Sie staunen. Ich verstehe Sie, meine Herren Minister. Wenn ein Staatsoberhaupt von Ahnungen befallen wird, so ist das vermutlich ein Symptom einer beginnenden Kabinettskrise. Jedoch, mit Politik haben meine Ahnungen nichts zu tun. Sie sind nämlich beweisbar. Ich kann nicht mehr schlafen. Da ich aber vollkommen gesund bin, muss in unserem Reich etwas nicht stimmen. Es muss sich etwas, was wir alle nicht kennen, in unser Staatsgefüge eingenistet haben. Ein unbekannter Feind. Daher meine Schlaflosigkeit. Wenn aber der Mensch nicht mehr schlafen kann, dann... Bitte, Herr Gesundheitsminister, fahren Sie fort. Dann besteht die Wahrscheinlichkeit einer fortschreitenden Auflösung des Nervensystems. Oder, anders ausgedrückt, der betreffende Mensch leidet unter einer dauernden... Dauernden? Na, wird's bald? Dauernden Angst. Angst, sehr richtig. Die Angst aber hat bekanntlich einige Varianten. Wenn ich Sie betrachte, meine Herren, wie Sie da vor mir sitzen, so habe ich schon eine ganz hübsche Auswahl zur Verfügung. Sie zum Beispiel, Herr Postminister, haben Angst vor den unberechenbaren Einfällen Ihrer grazilen Gattin, weil Sie im Augenblick nicht sicher sind, ob Ihre Frau heute Nachmittag tatsächlich zu Hause eine Mozart-Sonate übt oder mit dem italienischen Eisenbahnattaché einen Aperitif trinkt. Sie, Herr Außenminister, ängstigen sich, weil unser politischer Vertrauensmann in Athen mit einem japanischen Bankier in einem zweideutigen Lokal aufgegriffen wurde, wie mir gestern der Herr Informationsminister mitteilte. Und Sie, Herr Informationsminister, haben eine entsetzliche Angst, wenn Sie in den Spiegel schauen, dass die bevorstehende Operation Ihrer Stupsnase schief ausgehen könnte. Und so weiter und so weiter. Die berüchtigste Form der Angst ist die vor dem Tode. Sie haben wir aber überwunden seit der Einführung der staatlichen Todesversicherung. Bitte, Herr Versicherungsminister, illustrieren Sie meinen Hinweis. Unsere Statistiken beweisen, dass 90% der Verstorbenen dahingeschieden sind mit den glücklichen Worten. 8% sind in die Ewigkeit abgegangen mit dem Ausruf. Und nur 2% starben indem sie unglücklich ausriefen. In welchem Beruf waren diese 2% tätig? Vorwiegend militärisch. Kurz und gut, meine Herren, Sie sehen, die Zahl der Unzufriedenen ist klein, die Zahl der Zufriedenen groß. Unser Reich scheint daher in Ordnung zu sein. Trotzdem hält meine Schlaflosigkeit an. Das stimmt mich bedenklich. Die Tatsache, dass mir gestern, während ich die gewohnte Frühstücksforelle verspeiste, plötzlich der Schweiß ausbrach, weil ich mir, wie unter einem Zwang, vorstellen musste, dass noch vor einer halben Stunde entzückende Flossen den grün-blau schimmernden Leib durch die schäumende Strömung des Baches schnellten, passt vortrefflich zu meinen schlaflosen Nächten. Sie zwinkern mit den Augen, meine Herren. Sie blinzeln, sie nicken sich gegenseitig zu. Oh nein, Sie sind im Irrtum. Ich weiß, was Sie denken. So hat es immer angefangen, denken Sie. Das ist es nicht, sage ich Ihnen. Bei mir sitzt es tiefer. Ich frage Sie nun, was halten Sie von der Situation? Schweigen natürlich. Ich habe es eigentlich gar nicht anders erwartet. Der Zusammenhang zwischen einer Forelle, der Angst und meiner Schlaflosigkeit scheint Ihnen absurd. Scheint Ihnen ein Problem zu sein, an dem sich vermutlich auch ein Lyriker die Zähne ausbeißen wird. Herr Kulturminister. Exzellenz. Was meinen Sie dazu? Die gegenwärtige Kultur unseres Staates dürfte an erster Stelle Aufschluss über irgendwelche geheimen, uns feindlich gesinnten Veränderungen geben, die auf irgendeine, ja, sagen wir es offen, katastrophale Entwicklung hinweisen. Ich kann, Exzellenz, was die Kultur anbelangt, nur erklären, dass wir keine Veränderungen konstatieren. Wie traditionsgebunden wir sind, beweist, dass wir dieses Jahr den staatlichen Literaturpreis wiederum dem vor 50 Jahren verstorbenen Dichter Papalap verliehen haben. Wie sehr wir uns in den gewohnten Bahnen bewegen, registriert auch unser Abhördienst, wonach die staatlichen Klassikerkonzerte am Dienstagabend die schwächste Hörerfrequenz aufweisen. Bemerkenswert. Höchst bemerkenswert. Wie stellt sich denn unser Herr Außenminister zum Problem des unbekannten Feindes? Ich kann nur sagen, dass die bisherige Taktik, langfristige Friedensverträge abzuschließen, um in der Zwischenzeit die wirtschaftlichen und militärischen Machtpositionen auszubauen, immer noch das politische Hausmittel erster Ordnung ist. Solange wir diese Linie einhalten, kann Ihnen, Exzellenz, und uns nichts passieren. Warum lächeln Sie, Herr Kriegsminister? Weil wir Binsenwahrheiten diskutieren, Exzellenz. Also meine Schlaflosigkeit ist keine Binsenwahrheit. Verzeihung, Verzeihung. Ich muss leider meinen Kollegen, den Herrn Kriegsminister, unterstützen, Exzellenz. Ach, was Sie nicht sagen, Herr Wirtschaftsminister. Wir haben versuchsweise, ohne irgendwelche Notwendigkeit, eine Staatsanleihe von 10 Milliarden durchgeführt. Sie war leider in 4 Tagen voll gezeichnet. Ich kann mir daher nicht denken, Exzellenz, dass für Sie auch nur der geringste Anlass besteht, beim Anblick Ihrer Frühstücksforelle in Schweiß auszubrechen. Im Gegenteil, ich, Exzellenz, ich hätte viel mehr Anlass zu Schlaflosigkeit. Wieso? Weil ich voraussichtlich noch in diesem Monat einen allgemeinen Steuererlass für 1 Jahr vorschlagen muss. Es ist eine glatte Katastrophe. Hören Sie auf. Ich kann aber nicht aufhören. Die Leistungsfähigkeit unserer Automobilindustrie ist so groß geworden, dass wir in kurzer Zeit jedem neugeborenen Kind ein Auto schenken müssen. Die Eisen- und Stahlindustrie hat eine Produktion erreicht, die geradezu nach einem Präventivkrieg lechzt. Es ist eine glatte Katastrophe. Sapperlott. Sie reagieren mit Sapperlott, Herr Kriegsminister? Jawohl, Exzellenz. Sapperlott, sage ich. Und nochmal Sapperlott. Das habe ich gar nicht gewusst. Ja, ich auch nicht. Vielleicht kann uns der Herr Kirchenminister helfen. Oh, Exzellenz, in Zeiten wie der unsrigen ist die Meinung der Kirche nicht übermäßig hoch im Kurs. Entschuldigen Sie bitte die moderne Wendung. Ich muss mich den Verhältnissen anpassender Verständlichkeit halber. Auf Ihre Frage, Veränderungen, die in irgendeinem Zusammenhang mit Ihren Ahnungen gebracht werden können. Oh, Exzellenz, Veränderungen, die in irgendeinen Zusammenhang mit ihren Ahnungen gebracht werden könnten, sind in meinem Sektor nicht wahrgenommen worden. Trotz gepolsterten Kirchenbänken, Zentralheizung, bewachten Parkplätzen neben den Gotteshäusern, dem Gratis-Zubringerdienst für Gebrechliche etc. etc. stehen wir besuchermäßig im Verhältnis zu den Sportveranstaltungen am Sonntag immer noch 1:300. Interessant. Herr Außenminister? Glauben Sie mir, Exzellenz, es besteht kein Anlass zu irgendeiner Angst für Sie. Die Welt steht, Exzellenz. Unser Reich ist fest gefügt. Und das Morgen ist uns so gewiss wie das Heute. Darum handelt es sich doch nicht. Sie, meine Herren, sehen nur, was Sie sehen. Die Tapete, die Haut und dergleichen. Aber es muss etwas geben, was nicht auf diese Art sichtbar ist. Und erblicken wir es, so sind wir bestürzt. Wie wenn wir plötzlich einen erzürnten Engel unter uns entdeckten. Der Klatschzeremonienmeister. Der einzige noch übrig gebliebene Dichter Ihres Staates, Exzellenz. Er führt bekanntlich Ihr Tagebuch. Das habe ich völlig vergessen. Natürlich, das Tagebuch. Ja, wo bin ich stecken geblieben? Ein Engel, habe ich gesagt, sich unter uns... Ach doch, Sie verstehen mich nicht. Ich sehe das an Ihren Gesichtern. Lauter Tapete und Ratlosigkeit. Wie soll ich mich nur erklären? Ich habe das Gefühl, dass ich hinter die Dinge sehen kann. Es verdichtet sich alles, zieht sich zusammen. Und mir ist, ich stünde über einem riesigen Sog, aus dessen Strudelloch mir die eigene Angst entgegenbrüllt. Ich habe Sie zusammengerufen, um Ihre Hilfe zu erbitten. Was haben Sie mir anzubieten? Achselzucken, Schweigen, Ratlosigkeit, Bedauern und Verachtung. Exzellenz. Was gibt's, Zeremonienmeister? Der Dichter möchte Sie sprechen. Der Dichter? Er möge kommen. Der Dichter Antonio wird zu seiner Exzellenz Präsident Hans dem Ersten gebeten. Komm, Dichter, hier zu mir. Exzellenz? Ganz nah. So. Du führst mein Tagebuch, das Tagebuch meines Lebens. Ich habe es nie gelesen, aber ich werde es mir nächstens vornehmen. Komisch, ich habe dich nie gesehen, obwohl du eigentlich zu jeder Stunde um mich bist. Fuchsrotes Haar hast du und Sommersprossen. Und deine Stupsnase wie der Informationsminister, auch das habe ich bislang nicht bemerkt. Wirklich komisch. Was hast du mir denn zu sagen, mein Dichter? Exzellenz, ich habe Hemmungen, wenn viele Menschen um mich sind. Lachen Sie nicht, meine Herren Minister. Ein Mensch mit Hemmungen ist heute eine Seltenheit. Sprich, Antonio, was hast du mir zu sagen? Frei von der Leber weg, rede. Exzellenz, ich glaube, ich könnte das Rätsel, das Sie so beunruhigt, lösen. Vielleicht ist es mir sogar möglich, Sie von Ihrer Furcht zu befreien. Allerdings, mein Geheimnis... Sprich weiter. Mein Geheimnis kann ich nur Ihnen allein anvertrauen. Die Anwesenheit dieser Herren ist mir... Ruhe! Ich bitte um Ruhe! Ich ersuche Sie, meine Herren, den Konferenzsaal augenblicklich zu verlassen. Die Sitzung ist geschlossen. Und nun, Antonio? Ich fühle mich noch immer unsicher. Ich glaubte, du hättest mir ein Geheimnis preiszugeben. Gewiss, Doch ich weiß nicht, ob Sie mich verstehen werden. Meine Aussage ist außerdem an eine Bedingung geknüpft. Und die wäre? Sie müssen sich die Augen verbinden lassen. Ich hänge dich auf. Wie es beliebt, Exzellenz. Doch mein Tod gerade in dieser Stunde dürfte für Sie nicht sehr zweckmäßig sein. Ich lasse dich peitschen. Damit werden Sie die Wahrheit nicht zum Schweigen bringen. Was soll das? Weil ich den Schwindel nicht länger unterstützen will, den man mit Ihnen treibt. Mit mir treibt man Schwindel? Ich führe Ihr Tagebuch. Das weiß ich. Sie haben sich leider nie die Mühe genommen, meine Eintragungen genau nachzulesen. Meine Zeit ist knapp. Allerdings. Wie? Nichts. Was ist nun mit dem Tagebuch? Man informiert Sie falsch, Exzellenz. Unmöglich. Die Berichte, die Sie erhalten, werden zurechtgestutzt. Sie werden allgemeinverständlich abgefasst. Ich aber, das heißt Ihr Tagebuch, das ich in Ihrem Auftrag führe, lügt nicht. Hören Sie, hier zum Beispiel. 18. Mai, Eröffnung der staatlichen Rosenschulen. Der Informationsminister vergaß zu melden, dass 7000 Rosen die Blüten schlossen, als der Präsident und seine Minister den Park betraten. Ach. Erstaunlich, Exzellenz, nicht wahr? Aber Sie haben außerdem an jenem Abend, als Sie sich müde von dem Besuch im Park für eine Stunde aufs Sofa legten, zärtlich ein paar Frauennamen geflüstert. Ein paar Mal standen Sie vor dem Spiegel und haben sich melancholisch angesehen. Soll ich Ihnen die Namen der Frauen vorlesen? Um Gottes Willen, nein! Also fahre ich weiter. Hier, 20. Oktober, Herbstjagd der Regierung. Der Polizeiminister unterließ es absichtlich, Bericht darüber zu erstatten, dass der Hirsch, den der Präsident schoss, sprechen konnte. Ich verzeihe dir, Hans, waren seine letzten Worte. Oder da, 3. März, Einweihung der neuen Militärakademie. Aus Sicherheitsgründen verschwieg man, dass der Trompeter, der die Solostelle in der dem Präsidenten gewidmeten neuen Staatshymne blasen sollte, zu Hause einen Schlaganfall erlitt, als er das Stück übte. Weiter, 4. April, 50. Jahrestag seit der Unterzeichnung des Friedensvertrages. Der Vorstand des Hauspersonals wagte es nicht, dem Präsidenten zu sagen, dass an diesem Morgen eine tote Taube auf dem Fenstersims seines Schlafzimmers lag. Oder da, 21. Oktober. Genug. Der Fischereiaufseher, der jeden Morgen die Frühstücksforelle... Schweig, sag ich! Exzellenz, Sie zittern. Was muss ich tun? Dieses schwarze Tuch vor die Augen binden und mir folgen. Ich bin bereit. Ziehen Sie außerdem meinen alten Mantel an. Er ist zwar etwas schäbig, aber Sie sehen darin menschlicher aus als in Ihrer Staatsuniform. Gib her. Eine Bedingung stelle ich noch. Was Sie auch hören mögen, keinesfalls dürfen Sie widersprechen und nie die Binde von den Augen nehmen. Auch das, wenn es sein muss. Kontrollieren Sie die Uhr. Es ist eine historische Stunde. Meine Uhr steht still. Eben. Die Zeit steht still. Antonio. Das macht nichts, Exzellenz. So, geben Sie mir Ihre Hand. Wir verlassen den Saal durch die Hintertür. Und den Regierungspalast? Durch den Dienstbotenausgang, wie es sich gehört. Wohin führst du mich, Antonio? Durch Ihr Reich, Exzellenz. Wo sind wir, Antonio? In Ihrem Reich, Exzellenz. Geben Sie mir die Hand. Achtung, Stufe. Nochmals Stufe. Bitte schön, meine Herrschaft. Warum sagt jemand, bitte schön, meine Herrschaften? Man hat uns die Türe geöffnet und uns aufgefordert, einzutreten. Wo darf ich die Herrschaften platzieren? Danke, wir sind schon platziert. Die Herrschaften sind schon platziert, bitte und sehr. Und die Yacht, Alexis? Die Yacht, die du mir versprochen Wer hast? Wer spricht da, Antonio? Eine der bezauberndsten Frauen, die man heute kennt. Sie hat mit der Schönheit ihres Gesichts und ihrem üppig quellenden Busen eine Finanzkarriere beschritten, um die sie der Direktor unserer Staatsbank beneidet. Lag mich doch nicht mit einer Yacht, Flipsi. Sag mir lieber, schmecken dir die Austern? Dieser Herr, der eben gesprochen hat, dürfte ihr Freund oder ihr Gatte sein. Auf jeden Fall ein Exemplar der männlichen Gattung, dem das Dekolleté einer Frau wichtiger ist als ihr Geist. Nun besitzen wir die Villa mit Blick aufs Meer, einen herrlichen Garten mit Zypressen und Palmen und einen wunderschönen kleinen Hafen. Aber eine Villa ohne Yacht, das ist kein Leben, Alexis. Die ganze Villa freut mich nicht, wenn die Yacht nicht im Hafen liegt. Eigentlich möchte ich doch lieber hummern. Hummern, natürlich, Liebling. Und die Yacht sollst du auch haben. Schwarz wird sie sein. Eine schwarze Yacht. Ach, das habe ich mir immer so gewünscht. Und ein weißes Seidenkleid mit einer echten Goldstickerei. Mit diesem Kleid werde ich die Yacht einweihen. Schließlich bist du aus adligem Geschlecht. Und im Blinklicht aller Fotografen, die aufzutreiben sind, werde ich die Treppe hinaufsteigen. Flipsi, mein alles. Du machst mich zum glücklichsten Menschen. Alexis, wie ein Traum ist das Leben. Großartig. Und der Mond scheint dazu, wenn wir das erste Mal die Yacht betreten. Vollmond. Alexis, ach, das Leben ist herrlich. 15 Millionen. Was sind das für Menschen, die da sprechen? Aber werden Menschen nie ausfahren, aus Ihrem Alexis. Reich, Exzellenz. Wir tun nur so, als ob wir ausfahren würden. Weshalb sollen wir nicht ins Meer hinausfahren, Flipsi? Nach Bahia. Stell dir vor, unsere schwarze Yacht vor dem weißen Strand von Bahia. Nein, Liebling. Wir lassen sie nur in unserem Hafen vor der Villa schaukeln. Auf und ab, auf den kleinen Wellen des azurblauen Meeres. Und ich liege auf Deck und werde mich träumend erinnern an die Zeiten, da ich noch Abwaschmädchin in Brooklyn war. Zur Zeit auf der Großwildjagd im Kangaroo. Wie interessant. Und Sie haben keine Angst? Angst? Wir sind versichert. Außerdem ist meine Frau eine glänzende Jägerin. Stimmt, Ihr Schlafzimmer strotzt vor Pantherfällen. Das wusste ich gar nicht, dass Sie Ihr Schlafzimmer kennen. Du musst alle Fotografen der Welt bestellen, Alexis, wenn wir die Yacht einweihen. Wir laden auch den Präsidenten zu einem Cocktail ein. Wie findest du das? Hinreißend, mein Kind. Der berühmte Star Flipsi von der STP vor der Ausfahrt nach Bahia. Das wird die Überschrift der Bilder sein. Links von dir wird der Präsident stehen und rechts von dir werde ich sein. Der Präsident auf deiner Privatjacht. Aber wie wollen wir sie denn taufen? Wie hoch liegt der Stundenweltrekord? 700 Kilometer, sagen Sie? Fantastisch. Nur eine Frage der Nerven. Sie haben nie Angst? Gottvertrauen, Verehrtester, nur das. Das Einzige, was bleibt. Ja, das auf die Nerven. Oh, hilf mir doch bitte, Alexis. Mir fällt kein vernünftiger Name ein. Warum sollen wir sie nicht auf deinen Namen taufen, Flipsi? Dann doch lieber Alexis. Wissen Sie, bevor ich bei der ganzen Geschichte Angst habe? Keine Ahnung. Tages rauskommt. Und das wäre das Ende. Und nicht auszudenken. Ich habe eine Idee, Alexis. Aber nicht mehr als 4%. Und diese Idee wäre, Flipsi, mein Lieber. Mit diesen Hinrichtungen werden Sie gar nichts erreichen. Das habe ich immer gesagt. Die Idee wäre, wir nennen die schwarze Yacht zu Ehren unseres Präsidenten Hans. Ja, so soll sie heißen. Der schwarze Hans. Oh, eine verrückte Idee. Verrückt, aber politisch sicher zweckmäßig. Vergiss den Cocktail nicht, den wir seinetwegen geben. Meinen Glückwunsch, Flipsi, zu deiner Idee. Übrigens, hast du gesehen, wie ich Hans sagte? Knickte der Mann da drüben mit der schwarzen Binde leicht ein. Was die zwei wohl hier suchen? Hm? Merkwürdig. Oh. Das Leben, Alexis, mit dir. Unsere Yacht. Das Meer. Oh. Ich bin so glücklich. Ich will träumen. Von Bahia? Vielleicht sollten wir doch ausfahren, aber ich fürchte mich. Liebling, ich bin doch da. Ich, dein Alexis. Trotzdem, wenn ich an Brooklyn denke, es ist mir, als würde ich auf einer dünnen Eisschicht stehen. Einmal da habe ich mich, als ich kein Geld mehr hatte. Nun komm schnell, ja, gib mir einen Whisky. Anleihe, 15 Millionen, Großwildjagd, Angst. Wo denken Sie hin? 700 Kilometer. Flipsi, meine Süße, mach dir keine Sorgen. Nur eine Frage der Nerven. Pass auf, gleich wird alles gut sein. Jetzt beginnt das Orchester zu spielen. Das Ende nicht auszudenken. 1000%. Flipsi, du weinst ja. Was isst du? Ich hab Angst. Wovor? Brooklyn. Die Eisschicht. Wir brechen ein. Alexis, Geliebter. Hinrichtung, habe ich immer gesagt. Du zerrst mich, Antonio. Aber ich kann nicht schneller gehen. Wir müssen uns beeilen, Exzellenz. Die Nacht ist kurz und ihr Reich ist groß. Wo sind wir denn? Auf einer schnurgeraden Straße. Ist keine Bank da. Ich bin müde. Für einen Augenblick nur möchte ich mich setzen. Wir haben keine Zeit. Aber einen Augenblick nur. Ich darf mich nicht zu sehr anstrengen. Der Arzt hat es mir verboten. Angina pectoris. Das wusste ich nicht. Das weiß niemand. Gut. Dann gehen wir wenigstens zur Seite. Wir stehen mitten auf der Straße. Kommen Sie. Was ist denn das? Das sind Autos. Da. Lehnen Sie sich hier an. Ein Baum? Nein, eine Telefonstange. Links und rechts von der Straße alles Telefonstangen. Und über uns ein Gewirr von Drähten und über den Drähten hängt der Mond. Warum halten Sie Ihr Ohr hin? Ich höre etwas. Sie irren sich. Es ist ganz still, kein Wind. Nur das Winseln der Autopneus auf der Teerstraße. Aber ich höre ein Sausen. Ganz deutlich. Wenn ich das Ohr an die Stange halte, höre ich es. Einbildung. Nein, jetzt höre ich sogar Stimmen. Da. Da. Jetzt immer stärker, Antonio. Man spricht. In den Drähten wird gesprochen. Übersehen Sie Stadt. Wen? Partei. Wann? An der großen Militärparade. Mit Dynamit. Alles fliegt in der Luft? Alles. Und der Präsident? Der Präsident? Ja, was ist mit ihm? Hier ist Ihre Verbindung Bombay. Ich habe Stockholm verlangt. Störung. Störung. Hängen Sie bitte ein. Ob du Angst hast, frage ich. Ich kenne die Augen des Präsidenten. Hast du sie schon gesehen? Ich glaube, er fürchtet sich. Abwurf einer Atombombe bei Bikini auf das Atollnamen. Ausgießung des Heiligen Geistes. Deine Augen müssen dich nicht kümmern. Erst alles in die Luft und dann haben wir wirklich Frieden. Das ist ein Gesetz wie die Sintflut. Sintflut ist gut. Wann wird es sein? Ich kann nicht weitersprechen. Man hört uns zu. Sintflut. Du, gib doch Antwort. Wann wird es sein? Wann wird es sein? Wann? 1954. 1955, 1956. Antonio. 1957. Antonio. 1958. Was machst du da? 1959. Ich zähle die Autos, die vorbeirasen. Warum rasen alle? 1963. Ist Ihnen nicht gut, Exzellenz? Sie schwanken. Ich verdurste, Antonio. Wasser. Ist denn kein Wasser da? Nein. Alle Quellen sind versiegt. Und die Bäche und Flüsse rückwärts gewandt suchen ihren Ursprung. Was heißt das? Das heißt, dass wir weiter müssen. Immer weiter. Suchen und suchen, bis dorthin, wo alles anfängt. Immer weiter? Kommen Sie. Man hat Sie gerufen, Exzellenz. Wer hat mich gerufen? Gib Antwort, Antonio. Wer hat mich gerufen? Wer denn? Wer? Ich nur habe Fragen zu stellen. Geben Sie mir Ihre Hand. Wir gehen. Lassen Sie bitte meine Hand nicht los. Der Boden ist spiegelglatt. Wo sind wir denn jetzt? Es tönt hohl. Wie in einem Gewölbe. Wir befinden uns im großen Zentralraum der staatlichen Laboratorien für Experimente. Hier wird die Dichtung zur Wahrheit. Alles ist heute beweisbar. Auch die Angst. Warum klopfen Sie? Folgen Sie mir, Exzellenz. Lassen Sie sich bitte nicht stören, meine Herren. Arbeiten Sie ruhig weiter. Ich bin von Staats wegen beauftragt, eine Ode über Ihre Forschungsarbeit zu schreiben. Und wer ist Ihr Begleiter? Der Präsident der Nationalen Blindenschule. Er wird meine Ode in die Blindenschrift übertragen lassen. Fahren Sie bitte weiter. Lassen Sie sich durch unser unangemeldetes Eintreten keinesfalls stören. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Wo bin ich stecken geblieben? Ach, ich habe vergessen zu sagen, mein Name ist Professor Luke 1 und das ist Kollege Professor Luke 2. Professor Luke 2. Zufällig heißen wir beide gleich. Deshalb nummerieren wir uns. Wo bin ich stecken geblieben, Kollege? Bei der Herstellung des magnetischen Gewitters aufgrund der Formel KH7 plus YR64 minus HPI groß SG gleich TRQ4. Richtig, das heißt, wir können Kraft des sich vorläufig noch nicht messbaren, in unvorstellbarer Geschwindigkeit sich um sich selbst drehenden Gewitters, wobei die elektrischen Entladungen abgefangen und mit elektronischer Gegenkraft wieder in den Himmel zurückgeschleudert werden, ein Magnetzentrum entwickeln, das stärker ist als die Anziehungskraft der Erde. Dieses Zentrum kann dank der Fernlenkung geografisch dirigiert werden. Theoretisch gesehen ist es zunächst möglich, ich sage ausdrücklich zunächst, einzelne Teile des Meeres in die Höhe zu heben, örtlich zu verschieben und bestimmte Erdteile zu überschwemmen. Und hier, meine Herren, sehen Sie die zugehörige Formel. PH Q7 minus groß SG HPI. Damit können wir den ganzen Vorgang ohne jedes Geräusch ausführen. Kein Knall, kein Feuer, kein Rauch, kein Gift, keine Lähmungserscheinungen, nichts dergleichen. Die Sonne wird sich etwas verfinstern und im Himmel hängt ein dunkelgrüner Teppich. Und dann weiß man, vielleicht ist es die Karibische See oder der Atlantische Ozean, je nachdem, zu was man sich entschlossen hat. Die Theorie ist entwickelt, vollständig, bis in alle Einzelheiten. Die Umsetzung ist nur noch eine Frage der Zeit und der politischen Entwicklung. Und was soll Ihr Hinweis mit der politischen Entwicklung? Wie bitte? Ja, natürlich. Sie wissen schon, was ich meine. Fabrikation der partiellen Sintflut. Ein Damoklesschwert aus Wasser. Wissenschaftlich grandios. Sie geben mir das Stichwort. Wir? Zu meiner Ode. Sie wird anfangen. Über der Erde hängt das Meer. Träumend ein grüner Teppich des Todes. Bereit zu ertränken die Menschheit, die nicht achtete den Rat der warnenden Götter. Donnerwetter. Noch eine Frage zum Abschluss, meine Herren. Wer hat Ihnen den Auftrag gegeben, diese gewaltige Forschungsarbeit zu leisten? Immer die gleichen. Wer? Der Präsident. Zum Schutze unserer Nation. Welcher Nation? Unserer Nation. Antonio. Warum schreit Ihr Freund denn so? Er denkt an Ihren grünen Teppich. Er schwitzt. Schweißperlen auf der Stirn. Nichts für uns. Untauglich. KH2 mal HPI groß SG3 gleich. Ist gleich. TRQ4 oder. Sie tragen mich nicht mehr. Ich bin am Ende. Mut, Exzellenz. Mut. Ihr Reich ist unermesslich groß. Wir müssen bis an die äußersten Grenzen. Denn Ihr Feind sitzt überall. Jeden Winkel müssen wir aufsuchen. Erinnern Sie sich noch im Krieg? Feind hört mit? Ist das eine Anspielung auf mich? Keinesfalls. Nur so eben. Teufel. Dichter, Exzellenz. Dichter. Wohin schleppst du mich? Nicht mehr weit. Wir haben das Ziel bald erreicht. Es ist stiller geworden. Wir sind am Stadtrand angelangt. Die Gegend der Friedhöfe und Kasernen. Was ist denn das? Das Plätschern eines Brunnens. Wir sind in einem kleinen Park. Eichen und Kastanien. Berberitzensträucher und Geißblatt. Kieswege und Bosketts. Drüben spielen Kinder. Sie geben sich die Hand. Einem Kind sind mit einem Tuch die Augen verbunden. Sie spielen blinde Kuh. Weiter drüben tanzen sie Ringelreihen und singen ein Lied. Hören Sie? Hat mich nicht jemand gerufen? Vielleicht. Das klang wie ein Befehl. Unser Park grenzt an die Kaserne. Zwei Schritte und Sie können mit Ihren Händen die Eisenstäbe des vergitterten Kasernenhofs berühren. Man ruft mich. Sie haben recht. Sag mir, was du siehst. Einen viereckigen Kasernenhof. Lauter Soldaten. Ausgerichtet in Reih und Glied stehen sie da. Ein Offizier vor ihnen. Er verliest ein Schreiben. Jetzt hebt er die Hand. Im Namen unseres Staates, gezeichnet Hans der Erste. Achtung! Steht! Schulter, Gewehr, zwei, drei. Vorwärts, Marsch! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Schneller! Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Der Offizier hat uns gesehen. Er kommt, Exzellenz. Sie dort! Stehen bleiben! Meint er uns? Ja. Er hat gesehen, dass ich Sie wegziehen wollte. Was spionieren Sie hier herum? Antworten Sie gefälligst. Wir spionieren nicht. Wir bewundern Sie. Das dürfen Sie, meine Herren. Eins, zwei, eins, zwei! Besser ausrichten! Eins, zwei! Das dürfen Sie ruhig. Ach, man hat seine Mühe. Disziplin. Das ist es. Damit fängt alles an. Aber man hat seine Mühe damit. Wissen Sie, immer ist einer dabei, der singt. Eins, zwei, eins, zwei, Kopf hoch! Das hört ihn zwar nicht jeder singen. Früher hörte ich ihn auch nicht. Aber seit mein Sohn gestorben ist, höre ich ihn immer. Was hatte denn Ihr Sohn? Eins, zwei, Richtung rechts, zwei, drei, vier! Und jedes Mal ist es ein anderer, der singt. Sehen Sie, heute zum Beispiel ist es der junge blonde Soldat am rechten Flügel. Bei geschlossenem Mund singt er. Und wissen Sie, meine Herren, es hört nie auf mit dem Singen. Aber es hört auch nie auf mit dem 1-2. Früher, da hatte ich Angst vor dem Beruf. Dann sagte ich mir, einer muss schließlich befehlen und einer muss schließlich marschieren. Wo kämen wir denn sonst hin? Doch die Verantwortung, die liegt nicht bei mir, die liegt ausschließlich beim Präsidenten. Den beneide ich nicht. Wäre ich an seiner Stelle, ich könnte nicht mehr schlafen. Finde keine Ruhe mehr. Jetzt fängt es wieder an. Immer ist einer dabei, der singt. Nun ist es der Große in der vierten Reihe mit dem Kindergesicht. Immer ist einer dabei. Tja. Entschuldigung, meine Herren, ich muss gehen. Die Pflicht ruft. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Das ist ja furchtbar, Antonio. Ich weiß. Jeder von uns ist eingehemmt zwischen das 1-2 und das Leb wohl, mein stilles, holdes Tal. Es ist entsetzlich. Drücken Sie Ihren Kopf nicht zwischen die Gitterstäbe, Exzellenz. Es nützt ja doch nichts. Kommen Sie. Wir müssen weiter. Thank you. weiter. Immer weiter, ohne Rast. Das allein, Exzellenz, bringt uns dem Ziel näher. Dem Glück? Dem Verzicht. Alles wiederholt sich. Alles ist bleibend. Und der Mensch? Seine Werkzeuge. Wessen Werkzeuge? Wir haben den höchsten Punkt ihres Reiches erreicht. Wie heißt er? Er heißt Eldechma. Das heißt so viel wie gehe in dich. Diesen Namen habe ich doch schon einmal gehört. Vor langer Zeit wohl, Exzellenz. Da unten vor uns liegt die Stadt. Sie sehen sie jetzt nicht, aber sie kennen sie. Der weiße Palast, ihre Residenz blitzt auf. Die spitzen Türme der Johanneskirche. Daneben ein langer grüner Strich, die Pappeln der großen Friedensallee. Dahinter der Fluss, dann die Berge, das Kalksteingebirge rechts drüben. Dort liegt ihr Dorf. Erinnern Sie sich noch? Am Fuß eines großen Steinbruchs. Im Steinbruch wächst die blaue Wegwacht und im Sommer blüht mitten in den Quadern ein kleiner wilder Kirschbaum. Und auf den Steinen liegen die Eidechsen und sonnen sich. Die Glocken läuten. Vom Roten Dom, ja. Wahrscheinlich ein Staatsbegräbnis. Wer ist gestorben? Ich weiß es nicht. Man kommt schon. Wer? Der Trauerzug. Geben Sie mir die Hand. Treten wir zur Seite. Nun gehen die Leidtragenden an uns vorbei. Jetzt. Der Leichenwagen. Die Pferde sind weiß und das Halfterzeug ist blinkendes Gold. Und jetzt naht das Volk. Gottes Bett für ihn in alle Ewigkeit. Du lässt die Angst. Benedeit sei dein Name. Ewigkeit. Amen. Verdammt. Er war immer ein Lügner, schon als Zehnjähriger. Damals, 1900. An sich. Vielleicht hätte man ihn gestürzt, aber die Banken hielten ihn wegen der Auslandskredite. Unerwartet kam das, keine Gnade. Nie weiß man, wann das geschieht. Von wem reden Sie, Antonio? Ich weiß es nicht, Exzellenz. Ich will mich erkundigen. Entschuldigung. Ja, Sie. Sie meine ich. Können Sie mir sagen, wessen Begräbnis das ist? Das ist kein Begräbnis, mein Herr, das ist eine Übung. Wir üben für das demnächst stattfindende Staatsbegräbnis. Was will gelernt sein? Wessen Staatsbegräbnis möchte ich wissen? Alles muss klappen, wenn es einmal so weit ist. Wessen Staatsbegräbnis bitte? Fragen Sie doch Ihren blinden Freund, der dort drüben steht. Der wird es wohl wissen. Wir sind keine Hellseher. Wir müssen weiter. Wir alle hier sind im Tariflohn angestellt. 3,10 Mark in der Stunde. Kilometer gebenedeit sei sein Name. Alle Ewigkeit. Kommen Sie, Exzellenz. Die Antwort, Antonio? Wessen Begräbnis? Los, kommen Sie. Ich muss die Antwort wissen. Es ist besser, wir wissen sie nicht. Stehen Sie auf. Stützen Sie sich auf mich. In einer einzigen Nacht müssen wir durchmessen, was wir ein ganzes Leben lang vergessen haben. Wo sind wir jetzt? Unwichtig. Dieses dumpfe Geräusch. Ein Mann lädt Kisten auf ein Auto. Jetzt spricht er. Ganz in der Nähe. Zu wem spricht er? Zu seiner Frau. Und was? Immer das Gleiche. Ich möchte es hören. Gut. Dann geben Sie mir die Hand. So. Und jetzt seien Sie still. Carlo, kannst du deine Arbeit nicht für einen Augenblick unterbrechen? Keine Zeit, Isabel. Die Ladung muss noch vor Tagesanbruch auf dem Bahnhof sein. Aber ich bin doch gekommen, um mit dir zu reden. Das merke ich, aber die Ladung muss noch vor Tagesanbruch... Die Ladung, die Ladung. Ist die Ladung denn wichtiger als ich? Vielleicht. Wenn ich die Namen auf den Kisten da lese. Alicante, Rio, Kapstadt... Spanien, Afrika, Südamerika. Davon haben wir einmal geträumt, Carlo. Natürlich haben wir einmal. Liebst du mich, Carlo? Natürlich. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich. Sicher sogar. Du willst mich doch heiraten. Gewiss. Also liebst du mich. Ich hab's doch schon gesagt. Früher hattest du andere Worte dafür. Mehr Worte. Das meinst du nur? Nein, nein! Ich trage noch jedes Wort bei mir. Eine Frau vergisst das nicht. Und ein Mann darf die Arbeit nicht vergessen. Noch vor Tagesanbruch muss die Ladung... Am Bahnhof sein, ich weiß. Die Ladung ist eben doch wichtiger als ich. Nicht die Ladung, aber der Staat, in dessen Auftrag die Ladung noch vor Tagesanbruch am Bahnhof sein muss. Der Staat. Wer ist der Staat? Du. Und ich. Und wir alle. Dann solltest du auch Zeit für mich haben. Du allein bist nicht der Staat. Früher da hast du anders mit mir gesprochen. Ich muss jetzt verladen, Isabel. Da hast du von meinen Augen gesprochen. Hast sie mit dem Braun der Haselnuss verglichen. Möglich. Und meine Lippen mit dem Rot der andalusischen Pfirsiche. Mag sein. Carlo, warum bist du so anders als früher? So ganz anders. So, das ist die letzte Kiste. Achtung, Isabel, ich fahre. Liebst du mich, Carlo? Bis heute Abend, Isabel. Was macht sie jetzt? Nichts. Sie steht da und weint vor sich hin und schaut hinauf in den Himmel, an dem schon der Tag geschrieben steht. Ein kleines Viereck davon ist über den Schacht dieses Hofes gespannt, mit ein paar zitternden Sternen betupft. Wer schreit da? Niemand, Exzellenz. Das sind nur ein paar Katzen, die sich jagen und balgen. Kommen Sie. Die Nacht ist bald zu Ende. Mich friert, Antonio. Der Wind des Morgens. Die Nässe des Nebels. Wo sind wir? Unter den Brücken. Was ist das? Diese Töne? Tiere? Nein. Menschen. Sie schlafen und träumen. Und das da? Die Sirene des Frühbootes. Eben fährt es unter dem Bogen der Brücke durch. Flussaufwärts, hochbeladen mit Gemüse. Ein Matrose auf dem Boot ruft. Warum ruft er? Er wirft im Vorbeifahren Karotten unter die Schlafenden. Warum? Sie hungern, Exzellenz. Es ist kalt. Mich friert, Antonio. Jetzt steht einer auf. Eine Karotte hat ihn getroffen. Er reibt sich die Augen. Nun hat er uns gesehen. Hey, guten Morgen, Präsident. Er hat mich trotz der Binde erkannt. Wieso weiß er, dass ich der Präsident bin? Psst, schweigen Sie. Was hat der Blinde zu tuscheln? Er hat mich gefragt, warum du ihn mit Präsident angesprochen hast. Weil ich den Präsidenten kenne. Übrigens, ich vergaß, mich vorzustellen. Mein Name ist Brutus. Hat aber mit dem anderen Brutus nichts zu tun. Sag dem Blinden, er soll keine Angst haben. Ich trage keinen Dolch bei mir. Ich bin völlig harmlos. Übrigens, ich war heute beim Präsidenten. Bei mir warst du nicht? Gewiss, bei dir war ich nicht. Der Präsident hat keine Binde vor den Augen. Der sieht, was er sieht. Aber ich war trotzdem beim Präsidenten. Im Traum war ich bei ihm. Ich träumte. Und stellt euch vor, der Präsident hatte Durst, weil er nicht schlafen konnte vor Angst. Er tat mir leid und ich schnitt eine Scheibe vom Eis des Mondes ab. Mit der Säge aus dem Kometenschweif schnitt ich sie ab. Süß sah sie aus, wie der versilberte Schnitt einer Zitrone. Ein wenig leuchtete sie sogar. Aber der Präsident nahm die Scheibe nicht, weil ich sie in meinen Händen hielt. Und meine Hände waren schmutzig. Was sagte denn der Präsident zu dir, als du ihn besuchtest? Nichts. Er schwieg. Immerzu schwieg er und schwitzte. Und an seiner Nasenspitze hing eine große Schweißperle. Kein Wort kam über seine Lippen. Alles jedoch, was um ihn herum war, sprach. Der Tisch, die Stühle, die Wanduhr, die Lampe, der Boden, alles. Die Wanduhr seufzte. Zeit, Ewigkeit, Zeit, Ewigkeit. Der Tisch, Akten, Verträge. Die Stühle, Ruhe sanft. Die Lampe, Finsternis. Und der Parkettboden stöhnte. Staub, Staub, alles zu Staub. Und als der Präsident mich immer nur stumm und verzweifelt anstarrte, als wäre ich sein Henker, brach ich den Bann und sagte zu ihm, Hans, Hans, sagte ich zu ihm, werde endlich ein Mensch und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Da zog er seinen Staatsrevolver und erschoss mich. Doch statt einer Kugel traf mich eine Karotte ins Gesicht und ich erwachte, die Karotte des Präsidenten. Dass der Mensch so einsam sein kann, das habe ich nie gewusst. Mir tut er leid. Wer? Der Präsident. Er ist noch einmal dein blinder Freund. Er sieht alles und sieht doch nichts. Bist du sicher? Ja, sonst hätte er mir eine Antwort gegeben. Schweig! Du spielst dich doch nur auf. Ich soll still sein? Ich soll nicht reden dürfen? Ich, Brutus, der Freund des Präsidenten? Du bist nicht mein Freund. Armut, Verlassenheit, Schwachheit, Krankheit, Gerechtigkeit, Hunger, kommt alle her zu mir! Wem ruft ihr? Den anderen, die mit ihm unter der Brücke schlafen. Sind es viele? Da sind sie schon. 10, 20, 30, 100, 1000. Ein wimmelndes Heer, unabsehbar. Seid ihr alle da? Fehlt keiner. Hört, dieser da glaubt nicht, dass ich ein Freund des Präsidenten bin. Ich frage euch, wer hört denn seine Wanduhr ticken, wenn die großen Konferenzen stattfinden? Wir allein. Und was tickt die Wanduhr, wenn er mit kunstvollem Schnörkel Hans unter die Verträge schreibt? Zeit, Ewigkeit, Zeit. Und was stöhnt sein Parkettboden, wenn seine Soldaten marschieren? Staub, alles. Exzellenz, denken Sie an unsere Abmachung. Jede Einmischung verboten. Lüge, nichts als Lüge. Weg mit dieser Binde. Sie dürfen sich die Binde nicht abnehmen. Ich darf, was ich will. Der Mensch ist frei. Brutus, ihr alle seht her. Hier, ich reiße die Binde weg. Hier, ich bin Präsident Hans. Ich bin es, euer Präsident. Niemals bist du es. Präsident Hans schläft oben in seinem Bett unter der weißen Daunendecke. Aber ich weiß, was du bist. Du bist sein Feind. Du bist der Feind des Präsidenten. Packt ihn! Wir werfen ihn in den Fluss. Ein schöner Tod am Morgen ist Goldes wert. Lasst mich. Antonio, hilf mir. Ich kann nicht schwimmen. Habt Gnade. Seid barmherzig. Er kann nicht schwimmen. Ein Präsident, der nicht schwimmen kann, das hat es noch nie gegeben. Hinunter mit ihm in den Fluss. Gnade. Gnade, zum letzten Mal. Ich will... Er hört seine Bitte. Erst musst du uns beweisen, dass du dieser Gnade würdig bist. Was muss ich tun? So antworte doch. Wo sind Sie denn, Antonio? Träumte ich? Eben hielten Sie mich gepackt und wollten mich in den Fluss werfen. Wo sind Sie denn hin verschwunden? Nichts mehr ist da. Nichts. Wo ich greife, leer, leer. Leer ist alles. Nur den Fluss höre ich rauschen. Sie sind zurückgekrochen. Dort, unter den Brücken, in der Nässe des frühen Nebels, schlafen Sie weiter. Und warten auf Ihre Tat. Was gedenken Sie zu tun, Exzellenz? Ihr Reich wartet auf Ihre Entscheidung. Ich werde das Kabinett auflösen, das Gesetz ändern. Ich werde eine Rede halten und bekannt geben, dass ich mit deiner Hilfe das Rätsel gelöst habe. Und den Feind, du wirst neben mir stehen, während ich rede. Du wirst in Zukunft mein erster Minister sein. Seien Sie vorsichtig, Exzellenz. Ich bin entschlossen, die Rede zu halten und die Wahrheit zu sagen. Was Sie selbst getan haben, ist träge. und widerspricht dem Sinn und Gesetz, wie wir es mit unserem Leben empfangen haben. Und deshalb, meine Herren Minister, löse ich Kraft des mir erteilten Rechtes das bestehende Kabinett auf. Sie sind aus meinen Diensten entlassen. Doch nicht etwa deshalb, weil sie unfähig gewesen wären. Oh nein. Im Gegenteil. Ihre Tüchtigkeit ist erschreckend. Sie haben mein Reich zu einer wirtschaftlichen Blüte gebracht, die Sonne zu verfinstern droht. Die Wissenschaft hebt die Erde aus den Angeln und verschiebt die Fixsterne. Fast alles ist uns möglich geworden. Dank Ihrer Tüchtigkeit. Nur weniges ist noch nicht erreicht. Was wir wollen und was wir können, haben wir mit nicht überbietbarer Deutlichkeit bewiesen. Was wir dabei gewinnen kann... Wie muss ich weiterfahren? Schrecklich. Ich bin ausgerechnet an der wichtigsten Stelle stecken geblieben. Helfen Sie mir. Erzählen Sie, was Sie zu gewinnen wünschen oder warum Sie Angst haben. Ich habe in meinem Leben 5000 Reden gehalten. Es ist das erste Mal, meine Herren, dass ich stecken geblieben bin. Allerdings ist es auch das erste Mal, dass ich in Ihren Gesichtern lesen kann. Nicht persönlich werden, Exzellenz. Danke. Erinnern Sie sich noch, meine Herren, da ich das erste Mal Hans auf die Papiere schrieb, Hans der Erste, im festen Glauben, das Beste zu wollen und das Gute zu tun? Meine erste Unterschrift setzte ich unter ein Begnadigungsurteil. Jene Unschuld möchte ich wieder haben. Aber dann kamen Sie mit Ihrer Erfahrung, meine Herren. Sie haben mich gelehrt, wie man sich benimmt, um erfolgreich zu sein. Ich lieferte mich Ihrer Macht und Ihrer Eitelkeit aus, weil das Leben Ihnen Recht gab. Scheinbar. Ihre Rechnung stimmte. So völlig war ich benommen von den errungenen Erfolgen, dass ich nicht einmal merkte, wie sich die Natur gegen unsere Erfolge verschwor. Blind und taub sind wir geworden. Wir, Sie und ich, haben nicht bemerkt, dass 7000 Rosen ihre Blütenblätter schlossen, als wir den städtischen Blumenpark betraten. Auf der Jagd im letzten Herbst haben wir nicht gehört, dass der Hirsch, der von meiner Kugel fiel, sprechen konnte und... Wie waren seine letzten Worte, Antonio? Ich verzeihe dir, Hans. Und sterbend sagte, ich verzeihe dir, Hans. Es mangelt nicht an Beispielen, meine Herren. Die Welt ist voll davon. Zu schweigen von dem Küchenmädchen aus Brooklyn. Ich habe Angst, weil die Eisschicht einbrechen könnte. So dünn ist das... Zu schweigen von den Stimmen der Finsternis, die wir hören und nicht hören. Jetzt alles in die Luft. Dann haben wir wirklich Frieden. Das ist ein Gesetz wie die Sintflut. Sintflut ist gut. Wann wird das... Zu schweigen von den gewaltigen Vorbereitungen, an denen gearbeitet wird. Auch kein Gift, keine Lähmungserscheinungen. Die Sonne wird sich etwas verdunkeln und im Himmel hängt ein dunkelgrüner Teppich. Umsetzung ist nur noch eine Frage der Zeit und der politischen Entwicklung. Zu schweigen von den Toten, die uns nicht vergessen haben. Das hört nie auf, denn immer ist einer dabei, der singt. Aber mich ruft die Pflicht bis ans Ende der Welt. Zu schweigen von der Liebe. Carlo, liebst du mich? Ich weiß nicht. Du willst mich doch heiraten. Gewiss. Also liebst du mich? Ich weiß nicht. Zu schweigen von dem, was wir nie aussprechen, weil wir uns schämen. Jene Unschuld, die wir uns still zurückwünschen, da wir einst an Sommerabenden vor die Stadt hinauswanderten und uns der Geruch des frisch gemähten Grases von den Wiesen glücklich machte. Jene Unschuld, da wir zum ersten Mal verliebt unter einem Torbogen standen, wo es nach Schimmel, verstaubtem Holz und Mörtel roch, wo alles noch war wie ein junger Morgen. eingespannt in das Silbernetz der Sterne. Aber schon beschienen vom zarten Rot des Tages. Antonio, ich beginne in Bildern und Vergleichen zu sprechen. Exzellenz, das Ende kündigt sich meistens in Bildern an. Jener Schauer der Unschuld, der uns überrieselte, als unsere Augen zum ersten Male die Worte erblickten. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Antonio, jemand wetzt ein Messer? Hörst du? In der Tat, Exzellenz. Es ist Brutus. Er hat sich verbotenerweise eingeschlichen. Zu schweigen von... Er kommt näher. Niemand hinter ihn. Alle starren mich an. Antonio, Hilfe. Er hat gesagt, er trägt keinen Dolch bei sich. Das ist gegen die Verabredung. Er kommt. Man macht ihm Platz. Antonio, ich... Nein! Nein! Nein, nein, nein, nein! Exzellenz, ist Ihnen nicht gut? Warum? Während ich hier in der Nähe den Rasen schnitt, sah ich, wie Sie sich in Ihrem Liegestuhl unruhig im Schlaf hin und her wälzten. Erst dachte ich, es sei die Sonne, die Sie belästigt und quält. Als Sie aber vorhin auf einmal laut Nein, Nein schrien, da bin ich hergerannt. Geschrien habe ich. So. Das haben Sie, so wahr ich der Gärtner Ihrer Residenz bin und mit der Sichel den Rasen schneide. Merkwürdig. Wie lange sind Sie denn schon Gärtner in der Residenz? Über 50 Jahre, Exzellenz. Ein ganzes Leben? Ja. Viele kamen und gingen. Sie sind geblieben? Ja, ich musste mich an das halten, was Gott uns gegeben hat, um damit zu arbeiten. Wenn das alle müssten. Wie meinen Sie das? Oh, ich meine, man wird dann nachsichtiger, milder und dankbarer. Ja, es ist schon so, Exzellenz, wenn Sie die Worte eines alten Mannes wissen wollen. Wir haben uns weit entfernt von dem, woran wir uns halten sollten. Und wir wundern uns, warum wir nicht mehr glauben können. In der Not erinnern wir uns daran, dass einer vor 2000 Jahren einmal auf einem Berg gepredigt hat. Dann ist es zu spät. Wir leben ohne Erinnerung, wir leben nur in unseren Taten. Nicht immer dachte ich so, aber ich habe langsam gelernt, dass einmal der Tag kommt, wo man versuchen muss, damit anzufangen. Wann war das? Einen bestimmten Anlass müssen Sie doch dazu gehabt haben. Nein, ich brauchte keinen Anlass. Ich brauchte nur meinen Garten, die Bäume, die Büsche, Wiesen, Teiche, Frühjahr, Winter, wie alles so kommt und vergeht und wieder aufersteht. Ach, Exzellenz, ein Gärtner findet schwer Worte für solche Dinge. Aber ich bin dankbar, das ist alles. Dankbar? Wofür? Dass jeder von uns diese Herrlichkeit beanspruchen darf. Sie in Ihrem Reich und ich in meinem kleinen Tagewerk. Man schiebt diese Möglichkeit gern beiseite, solange die Not nicht den Hals zuschnürt. Ach, Exzellenz, sehen Sie den Rosenstock dort drüben? Ja, ja. 10 Jahre habe ich gewartet, immer wieder mit anderen Sorten gekreuzt, bis ich das Rot hatte, welches ich wollte. Nun blüht der Stock und es ist das Rot, welches ich wünschte. Dunkel und durchsichtig, schwarz fast und doch leuchtend. Sie müssten einmal früh morgens kommen, wenn die Rosen aufgehen und die Tautropfen an den Blättern hängen. Welchen Namen haben Sie der Rose gegeben? Madame L'Espoir. Ich hätte keinen besseren gewusst. Ach, Exzellenz, entschuldigen, ich muss weiterarbeiten. Ich werde sonst nicht fertig mit dem Rasen. Es ist schon spät am Nachmittag. Bald kommt der Abend. Die Schatten fallen. Sie haben recht, die Schatten fallen. Und die Zeit ist knapp geworden für jeden von uns, wenn wir damit anfangen sollen. Mit was anfangen? Mit uns selbst abzurechnen, um zu wissen, wie weit der Weg noch ist. Sie können mich nicht verstehen, Gärtner. Aber ich habe Sie verstanden. Ich danke Ihnen. Mit was habe ich diesen Dank verdient, Exzellenz? Schon gut, schon gut. Und vergessen Sie nicht einmal, früh morgens an den Teich zu kommen. Da blüht sie am schönsten. Ich werde es nicht vergessen. Dort kommt man schon und ruft mich, mein Sekretär. Exzellenz, in einer Stunde ist die Sitzung des Kabinetts. Ich weiß. Aber vorher haben wir noch etwas anderes zu erledigen. Die Rede wird umgeschrieben. Welche Rede? Die Rede für den Weltkongress der Jugend. Ich habe noch einiges nachzuholen, was ich vergessen habe. Notieren Sie in Stichworten ein paar Gedanken, die mir heute Nachmittag eingefallen sind. Jetzt gleich? Jawohl. Sind Sie bereit? Zu Ihrer Verfügung, Exzellenz. Gut. Dann schreiben Sie.